счастливчик. Sie Glückspilz. У меня нет балкона. Ich habe keinen. Но у меня красная тахта. Aber ich habe ein rotes Sofa. Над ней желтая лампа. Darüber ist eine gelbe Lampe. И рядом зеленый ковер. Und daneben ein grüner Teppich. А у меня лиловая кушетка. Und ich habe eine lila Liege. Розовый торшер. Eine rosa Stehlampe. Большое зеркало. Einen großen Spiegel. И белая хрустальная ваза. Und eine weiße Kristallvase.